Toni saß mit gekreuzten Beinen mitten auf dem Boden vor einer Kerze. Seine Augen waren geschlossen. Offenbar war er in Trance. Und doch hatte Susi das Gefühl, dass er genau wusste, was um ihn herum vorging. »Ist es in Ordnung, wenn ich hereinkomme?« Seine Trance-Zustände beunruhigten sie. Er zog sich dabei völlig in sich selbst zurück, stundenlang manchmal. Und wenn sie ihn fragte, was er sah, wusste er keine Antwort. »Ich will dich nicht stören.« Mit sanfter Stimme, die aus weiter Ferne zu kommen schien, erwiderte Toni: »Willkommen.« »Danke.« Erleichtert setzte sie sich in einen Sessel mit gerader Lehne, zog ihre Zigaretten hervor und zündete sich eine an, wie sie es immer tat, wenn sie sich auf eine lange Wartezeit einrichtete. Doch heute war ihr nicht nach Warten zumute. Vorsichtig tippte sie den Jungen mit der Spitze ihres Stöckelschuhs an. »Toni! Hey, Toni!« »Ja?« »Sag mir, was du siehst. Eine andere Welt? Siehst du die Götter, wie sie ihre guten Taten verrichten? Siehst du den Formenzerstörer? Wie schaut er aus?« Niemand außer Toni Dunkelwelt hatte je den Formenzerstörer gesehen. Die Verkörperung alles Bösen. Und das war es, was sie an seinen Trance-Zuständen am meisten erschreckte und sie bisher davon abgehalten hatte, ihn zu stören. Wenn er in Trance war, ließ sie ihn nach Möglichkeit in Ruhe, bis er aus der Vision des absoluten Bösen in die normale Welt mit ihren normalen kleinen Sünden zurückfand. »Sprich nicht mit mir.« Seine Augen waren krampfhaft zugepresst, sein Gesicht verzerrt und hart und gerötet. Zeit verging. »Herrgott, noch mal!« rief sie schließlich. »Jetzt langt es mir aber, ich gehe. Gute Nacht.« Sie rauschte zur Tür, öffnete sie und blieb auf der Schwelle stehen. »Es hätte so nett werden können, wenn wir miteinander ins Bett gegangen wären. Gefällt dir etwas an mir nicht? Willst du, dass ich es anders mache? Ich habe in einem Buch ein paar Stellungen gefunden, die ich noch nie ausprobiert habe. Ich könnte sie dir zeigen, sie hören sich wirklich aufregend an.« Unvermittelt öffnete Toni die Augen und sah sie an. Sie konnte seinen Gesichtsausdruck nicht deuten, doch er machte ihr Angst. Fröstelnd rieb sie sich die nackten Arme. »Der Formenzerstörer«, sagte Toni, »ist der Nicht-Gott.« »Das ist mir klar.« »Aber der Nicht-Gott ist ebenfalls ein Aspekt des Seins.« »Wenn du meinst.« »Und Gott umfasst alle Aspekte des Seins. Also kann Gott zugleich nicht Gott sein. Das geht über menschliches Verständnis, über menschliche Logik weit hinaus. Aber wir spüren, dass es so ist. Du etwa nicht? Würdest du nicht einen Monismus, unserem kläglichen Dualismus, vorziehen?« Spektowski war ein großer Mann. Doch es gibt eine höhere Struktur außerhalb des dualistischen Prinzips, das er postulierte. Es gibt einen höheren Gott. Er warf ihr einen fragenden, beinahe ängstlichen Blick zu. »Was hältst du davon?« »Ich finde, es ist wunderbar. Es muss herrlich sein, Visionen zu haben, Dinge zu erkennen, wie du sie erkennst. Du solltest ein Buch schreiben, beweisen, dass Spektowski Unrecht hat.« »Er hat nicht Unrecht. Was ich sehe, geht einfach über seine Erkenntnisse hinaus. Wenn man so weit kommt, können zwei gegensätzliche Dinge ein und dasselbe sein. Das versuche ich dir zu erklären.« »Kannst du es mir nicht morgen erklären? Mir ist so kalt und ich bin müde. Ich hatte heute Abend einen grässlichen Zusammenstoß mit dieser Mary Morley. Also komm bitte, lass uns ins Bett gehen. Wärm mich.«